weißt du, mach dich wirklich auf. Ja, mach dein Herz wirklich auf. Er hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht, ja. In seinem Blut ist deine Heilung. In seinem Blut ist alles. Da ist das Leben, da ist das, ja, alles, was du brauchst. Deswegen verschließ dich nicht, sondern mach dich jetzt wirklich einfach auf und gib dich ihm ganz hin. Sing es nochmal, ja. Sing es ganz laut und lass es fließen einfach, ja. Ich hab für heute Morgen einfach ja, so einen richtig starken Impuls. Ja, da ist so ein richtiger Ruf. Da ist so ein richtiger Ruf für dein Herz. Ja, Jesus möchte dich tiefer reinziehen. Er möchte dich tiefer reinziehen. Ja, er möchte dich formieren. Ja, jeden Einzelnen von uns möchte er formieren. Und er möchte vor allem, er möchte dir begegnen. Ja, er möchte ganz tief begegnen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass ein, zwei, vielleicht auch am Livestream auch noch, ja, dass du dir noch zu viel Gedanken machst. Und ich habe einen Tipp einfach, lass einfach mal alles los. Lass alles los. Geb dich einfach hin in dieses Wehen des Geistes, ja. Und Jesus möchte dich heute Morgen so richtig touchen. Deswegen tu alles mal weg, ja. Und wenn du dich noch nie hingegeben hast, so richtig im Lobpreis, mach's einfach mal jetzt. Versuch es einfach. Guck nicht auf deinen Nachbarn links oder rechts, sondern gib dich einfach mal ihm ganz hin. Da ist ein Ruf heute Morgen, ja, ganz tief in dein Herz. Ich gebe mich hin mit allem, was ich bin. Ich gebe mich hin mit allem, was ich bin. Ich gebe mich hin mit allem, was ich bin. Wort sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist da. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. In dir ist alles. In dir ist alles. Alles, was du brauchst. Alles, wonach sich, ja, nach was du dir sehnst. Es ist alles in dir. Und es möchte durch dich durchfließen. Ja, der Heilige Geist möchte dich ganz übernehmen. Ja, sag ja zu ihm. Sag ja zum Heiligen Geist. Sag ja zu ihm. Er möchte dich touchen. Er möchte dich verändern. Er möchte Gunst dir schenken. Er möchte, ja, einfach, ich habe einfach so gesehen, ja, im Himmel, wo Jesus so gesagt hat, neue Formation, ja, er hat die Engel neu formiert und er möchte auch dich neu formieren, er möchte den Leib neu formieren, ja, sein Leib auf der ganzen Welt möchte er neu formieren, ja, es ist jetzt nicht mehr der Zeit, wo wir stehen bleiben, es ist nicht der Zeit, wo wir sitzen, sondern es ist die Zeit, wo wir vorwärts gehen und er braucht dich ganz speziell, er braucht dich und ich höre das einfach gerade wirklich so stark im Herzen, ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Hab keine Angst, ich habe alles für dich vorbereitet. Ja, ich habe alles für dich. Ich bin für dich. Ich versorge dich. Ich liebe dich. Ich bin da für dich. Aber ich brauche dich. Ich brauche dich. So steh auf. Steh auf, ja. Steh auf. Ich habe ein neues Feuer für dich, ja. Steh auf. Steh auf am Arbeitsplatz. Steh auf in deiner Familie. Steh auf, wo auch immer du bist, ja. Steh auf. Steh auf. Ich stehe auf, ich folge dir, ich stehe auf und folge dir, ich stehe auf und folge dir, Jesus, ich stehe auf und folge dir, ich stehe auf und folge dir. Ich glaube wirklich, dass das einige hier betrifft und auch am Livestream, ja. Manche schauen einfach noch zurück in ihre Vergangenheit. Da sind schlimme Sachen passiert, ja. Aber Jesus sagt heute Morgen ganz klar, schau nicht zurück. Schau nicht zurück, ja. Schau nicht zurück, sondern schau einfach auf mich, ja. Schau einfach auf mich. Und ich habe so ein Bild einfach gesehen, ja, wie Jesus dir deinen Weg bahnt. Er hat den Weg geebnet. Er hat den Weg gebahnt. Und Jesus lädt dich heute Morgen ein, ja? Jesus lädt dich ein, einfach seine Hand zu nehmen und mit ihm nach vorne zu gehen. Lass alles, was vergangen war, lass es zurück. Ja, und wenn es noch so schlimm war, lass es zurück. Es ist was Neues heute da. Es ist ein neues, frisches Wehen vom Heiligen Geist heute da. Und Jesus möchte wirklich einen neuen Weg mit dir einschlagen. Er möchte dich in die Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen, ja? Er hat es für dich vorbereitet und er sagt zu dir wirklich heute Morgen, ja, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Nimm mich einfach an der Hand, nimm mich einfach an der Hand. Schau auf mich und schlag einen neuen Weg mit mir ein. Ja, schlag einen neuen Weg mit mir ein. Ich habe es vorbereitet und ich habe Gutes für dich vorbereitet. Ich habe Großes für dich vorbereitet. Und wieder der Ruf, ich brauche dich, ich brauche dich. Ich habe viel mit dir vor, mit jedem Einzelnen hier. Ich habe viel mit dir vor. Lass nur los, lass alles Alte los. Ja, schneid einfach mal so, wie im Geist. Stell dir einfach mal vor, mach's einfach mal nach. Schneid einfach mal die alten Zöpfe so ab, ja. Schneid es einfach mal ab, wenn da noch was da ist. Schneid es im Geist ab, ja. Und du wirst merken, wie es leichter wird, ja. Wie es leichter wird, wie der Geist es einfach jetzt wegnimmt, ja. Und wie Jesus übernimmt. Und Halleluja. Und ich kann dir nur sagen, Jesus will dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Jesus will dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen, ja. Halleluja. Ja, gib ihm einen Applaus. Gib ihm einen Applaus. Oh, weißt du, er ist da. Er ist da. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann hatte ich noch gerade so einen starken Eindruck, du hast gerade wirklich Schmerzen im unteren Rücken und du hast auch Bewegungseinschränkungen. Also du hast gerade starke Schmerzen im Rücken und Bewegungseinschränkungen. Betrifft es jemanden von euch, der gerade Schmerzen hat, im unteren Rücken, so, und du hast da auch Bewegungseinschränkungen, ja? Komm mal vor. Du auch? Halleluja. Ich habe einfach gerade im Geist gesehen, wie der Herr das lösen möchte, ja? Deswegen gib mir mal deine Hand, ja. Halleluja. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, jetzt für einen Touch. Ich danke dir, dass da hinten, dass sich jede Bewegungseinschränkung jetzt löst in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus spreche ich jetzt rein. Ja, vollkommene Freiheit und jeder Schmerz muss weichen in Jesu Namen und zwar jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, beweg's mal. Halleluja, danke, Herr. Jede Bewegungseinschränkung weicht jetzt in Jesu Namen. Jeder Schmerz geht auch bei dir in Jesu Namen. Danke, Herr für Lockerheit. Danke, Herr, dass es immer lockerer wird, Herr. In Jesu Namen, alles löst sich jetzt da hinten in Jesu Namen und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass es frei und los ist. Frei und los auch bei dir. Jeder Schmerz geht. Jeder Schmerz geht jetzt. Jeder Schmerz muss jetzt weichen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Lockerheit in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ist bei dir schon besser geworden? Beweg's mal. Ja? Ein bisschen besser geworden wird's? Ja? Halleluja. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr, für mehr. Danke, Herr, für mehr. Danke, Herr. Danke, Herr, für, dass es sich löst jetzt in Jesu Namen. Oh, danke, Herr, für einen Touch, Herr. Danke, Herr. Auch da, Herr, ich danke dir, dass es sich vollkommen löst in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Beweg's einfach mal. Ja, beweg's im Glauben jetzt. Halleluja. Danke, Herr. Ich habe wirklich gesehen, wie sich jetzt eins nach dem anderen löst in Jesu Namen. Und ich spreche das jetzt rein. Vollkommene Freiheit da hinten. Und jeder Schmerz ist weg in Jesu Namen. Dann hatte ich noch Haarausfall. Haarausfall habe ich gerade noch so gehört. Hat jemand mit Haarausfall zu kämpfen, den es wirklich auch, also der es nicht möchte. Also manche möchten ja, dass vielleicht, finden eine Glatze ganz schön, ja. Aber jemand, den es wirklich betrifft, okay, da strecken einige. Nee. Genau, streckt einfach mal eure Hände hoch. Halleluja. Und ich habe einfach gerade gesehen, wie sich Haarwurzeln nachbilden, ja. Und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, für vollkommen schöne Haare, Herr. Ich danke dir für einen schönen Haarwuchs überall, wo es auch die Person möchte, Herr. Ich danke dir, Herr, vor allem auf dem Kopf, Herr. Ich danke dir für wunderbare Haare in Jesu Namen. Und das setzen wir jetzt frei. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Genau, und dann dürfen wir jetzt unsere Plätze einnehmen und sag einfach mal, wenn du noch auf den Platz gehst, du bist so wunderbar gemacht. Halleluja. Ich hoffe. Halleluja. Hans-Peter? Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch noch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Halleluja. So gut. Ich bin so begeistert über das, was Gott tut, ihr Lieben. Wir haben ein wirklich evangelistisches Wochenende. Ich weiß nicht, ob es allen von euch bewusst ist, aber wir haben ein wirklich evangelistisches Wochenende. Momentan läuft die Esoterikmesse in Sindelfingen und da ist gestern schon unser Team gewesen und sind heute noch, unser Team ist immer noch da und evangelisiert und Kranke werden gesund und 16 Leute haben sich gestern bekehrt bei der Esoterikmesse, preist den Herrn, Halleluja. Und die Astrid hat einen Vortrag gemacht über Heilung dort, allein bei dem Vortrag haben sich 6 Leute bekehrt. Und sie hat wirklich Wunder erlebt. Ich habe jetzt gerade den Bericht nicht da, aber die Zeugnisse sind wirklich stark. Auch von dem Mann zum Beispiel, der gehumpelt hat, Schmerzen hatte im Bein und Gott hat ihn komplett geheilt und er konnte dann wieder frei laufen und so. Also wirklich Hammersachen. Auch bei jedem Einzelnen vom Team einfach sind viele Sachen passiert, Heilungen passiert, wunderbar. Und 16 Bekehrungen. Und heute geht's immer noch weiter. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und wir hatten gestern Café der Begegnung für alle ukrainischen Flüchtlinge. Und dort haben sich auch 25 bekehrt. Wir steigern uns. Halleluja. 25 Menschen haben sich bekehrt und viele sind berührt worden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann möchte ich euch natürlich noch ganz besonders danken für eure Gebete, auch für uns. Wir waren gestern in Wildflecken. Wie von euch kennen Wildflecken? Das ist ein Dorf, ich habe nachgeguckt, ein Dorf mit 3100 Einwohnern. Und wir waren gestern da und haben Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gemacht. Und ich kann euch sagen, ich war wirklich baff in diesem Saal im Sportheim. Es waren fast 200 Leute in dem Saal. Ganz viele aus der unmittelbaren Umgebung. Ja, auch die allermeisten entweder katholisch oder gar nichts. Das hast du schon im Lobpreis gemerkt. Im Lobpreis vielleicht 15 Leute standen, die anderen saßen alle, ja, und haben das so auf sich wirken lassen. Also hast du gemerkt, das sind wirklich Leute, die noch nicht von Neuem geboren sind, die noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Aber das ist ja umso besser, ja? Und wenn du die im Gottesdienst hast, Halleluja. Und Gott hat echt mächtig gewirkt, es sind gewaltige Wunder passiert zum einen. Zum Beispiel eine Frau, die hatte seit 15 Jahren, sie war mit ihrem Mann da, kam aus Fulda, seit 15 Jahren konnte sie nicht laufen und nicht stehen ohne extreme Schmerzen. Und Gott hat sie komplett geheilt, die hat geweint, ihr Mann konnte es nicht fassen, ist rumgelaufen, das war ein Hammerzeugnis. Halleluja, preist den Herrn, danke Jesus. Eine andere Frau, die hatte seit 39 Jahren Tinnitus und Schwerhörigkeit, beziehungsweise ein Ohr war sogar taub. Und sie hat die Hörgeräte rausgenommen, sie konnte total klar hören, der Tinnitus war verschwunden. Nach 39 Jahren hat Gott ihre Ohren geheilt. Halleluja. Und noch viele andere gewaltige Dinge sind passiert, gerade auch Leute, die wirklich seit Jahren Probleme hatten. Einer zum Beispiel, der hatte einen Schatten vor den Augen, ich glaube auch seit 15 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, seit 15 Jahren einen Schatten auf den Augen im Gesichtsfeld. Gott hat ihn komplett geheilt davon. Eine andere Frau hatte grauen Star, die hatte so Rußregen auf ihrem Gesichtsfeld, immer wie wenn so Ruß runterregnet vor dem Gesichtsfeld. Gott hat sie komplett geheilt, er hat nichts mehr davon gespürt, nichts mehr davon gesehen. Halleluja, andere sind von Schwerhörigkeit geheilt worden. Mehrere haben ihre Hörgeräte rausgetan, konnten dann wieder klarer hören. Mehrere wurden von Augenproblemen geheilt. Ganz viele mit extremen Bewegungseinschränkungen. Eine Frau, das war auch stark, eine junge Frau, die hatte 7 Operationen gehabt, weil sie so eine extreme Skoliose hatte, einen Buckel am Rücken. Ihre Mutter war auch dabei. Und also wirklich extreme, kann man schon sagen, Verkrüppelung fast, ja. Und Gott hat wirklich, und ihre Mutter hat es bezeugt, weil sie kannte sie genau, Gott hat wirklich ihren Buckel deutlich schrumpfen lassen. Es ist also wirklich kleiner geworden und sie hat gemerkt, wie die Wirbelsäule gestreckt wurde. Es war echt ein kreatives Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Und das Beste kommt noch. Ich habe euch ja gesagt, es waren ganz viele Ungläubige in dem Gottesdienst. Und jetzt ratet mal, wie viele sich bekehrt haben, wie viele aufgestanden sind beim Bekehrungsaufruf. Ich habe sie alle aufstehen lassen. Wie viele sind aufgestanden? Was rate mal? 53 Leute haben sich bekehrt. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. So stark. Und ich sage euch, bevor heute der Tag rum ist, wir haben jetzt schon gestern allein fast 100 Bekehrungen erlebt durch die Dinge, die passiert sind. Und heute nochmal Esoterikmesse, nochmal Gottesdienst hier. Also wir werden an diesem Wochenende mit Sicherheit über 100 Bekehrungen erleben durch alles, was hier passiert. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Amen. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Dein mächtiges Wirken. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ist so gut. Halleluja. Halleluja. Ja, ja, ja, ja, ja. Danke, Jesus. Mehr davon. Mehr davon. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Und Jesus, wir beten auch jetzt noch für alle Mitarbeiter, die noch auf der Esoterikmesse jetzt sind, Herr. Wir beten auch heute noch für viele Bekehrungen, viele Heilungen, viele Wunder, die passieren, viele Berührungen. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du wirklich den Wind deines Geistes wehen lässt in unserem Land, dass auch all denen, die sich gestern bekehrt haben, Herr, dass du ihnen nachgehst, Herr. Auch all denen da im Raum Wildflecken in der Rhön, Herr. Danke, Herr, dass du mit deinem Geist dort Einzug hältst. Danke, dass du über unserem Land wehst, Herr. Danke, dass du heute an diesem Tag ganz speziell auch über ganz Europa wehst mit deinem Geist, Herr. Herr, dass der Geist deiner Herrlichkeit einzieht, Herr, in diesen Kontinent mit Macht und mit Kraft und mit Stärke, Herr. In Jesu Namen, Herr. Wir preisen dich, Herr, für die ersten Zeichen von Erweckung, die wir sehen, durch die ersten Zeichen, Halleluja, deines machtvollen Wirkens in unseren Nationen, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, Herr. Erweckung ist da. Halleluja. Erweckung ist in unserer Mitte. Wo wir ihm glauben, da ist Erweckung da. Sag mal zu deinem Nachbarn, Erweckung ist da. Halleluja. Ja. Ja, preist den Herrn. Also ich sage euch, wenn sich in einem Dorf mit 3000 Leuten an einem Samstagnachmittag fast 200 Leute versammeln, um das Wort Gottes zu hören, ohne dass irgendwelche großen Kirchen dafür Werbung gemacht haben oder so, dann ist das schon ein Zeichen Gottes. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, ich möchte heute Morgen gerne sprechen über einen Psalm, von dem viele Propheten, unter anderem Bobby Connor, der jetzt auch da war bei der Pfingstkonferenz, und ich habe das Anfang des Jahres auch schon erwähnt, viele Propheten sagen, das ist der Psalm für das Jahr 2024. Der prophetische Psalm. Rat mal, welcher Psalm das ist. Also ihr seid schlau, ja? Psalm 24, ja? Das kannst du nicht jedes Jahr machen, okay? Es funktioniert nicht jedes Jahr. Letztes Jahr war es auch gut, Psalm 23. Ich habe schon mal die nächsten Jahre geguckt, es ist nicht immer dieses Jahr passt es super. Psalm 24, ich glaube wirklich, dass es ein Psalm ist, der uns zeigt, wie wir uns in diesem Jahr und für die kommende Zeit, natürlich immer was für dieses Jahr, es ist immer auch für die kommende Zeit, wie wir uns wirklich in der richtigen Art und Weise positionieren, prophetisch positionieren, im Geist positionieren für das, was Gott vorhat. Wie viele von euch wollen wirklich genau positioniert sein in dem, was Gott jetzt tut, genau für das, was Gott jetzt tut, genau im frischen Wirken des Geistes stehen, im Strom des Geistes stehen? Amen, Halleluja. Dann ist der Psalm 24 für dich. Sag zu deinem Nachbarn, der Psalm 24 ist für dich. Der positioniert dich, um im Sieg zu leben. Der positioniert dich, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Das ist ein wunderbarer Psalm. Er ist von David. Ja, und ich lese ab Vers 1 und ich lese ihn stückweise und wir werden ihn stückweise auslegen. Dann, ich fange Vers 1 an, wo es heißt, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Mit anderen Worten, David beginnt damit, uns bewusst zu machen, wer der Chef ist über diese Welt. Amen. Also der Chef dieser Welt ist nicht der sogenannte Diabolos, was auf Griechisch übersetzt heißt, der Durcheinanderbringer. Amen. Und der Chef dieser Welt oder die Chefs dieser Welt sind auch nicht irgendwelche verwirrten Menschen, die glauben, ohne Gott irgendwie wirklich etwas Dauerhaftes, Positives bewirken zu können, sondern der Chef dieser Welt ist Gott. Amen. Der Herr ist, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle. Er steht über allem, was passiert. Und weißt du, selbst wenn es manchmal ein bisschen durcheinander aussieht und selbst wenn es manchmal chaotisch aussieht, ich sag dir, Gottes Thron wackelt nicht. Amen. Er sitzt auf dem Thron und zu seiner Rechten, das sagt uns das Neue Testament, zu seiner Rechten sitzt der Sohn Gottes, Jesus Christus. In alle Ewigkeit ist er der Herr und in seinem Namen muss jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Amen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und wir müssen unseren Blick erheben auf den, der der Herr ist. Weil du kannst manchmal in Umständen gefangen werden, du kannst manchmal im Sichtbaren gefangen werden, du kannst manchmal so fokussiert sein auf das, was alles nicht läuft oder die Probleme oder das Chaos oder was auch immer, fokussiert sein, dass du das aus dem Auge verlierst, dass Gott 100% in jeder Situation in Kontrolle ist. Ihm ist nichts aus dem Ruder gelaufen, egal wie du dich fühlst, egal wie die Dinge ausschauen. Er ist in Kontrolle. Verbinde dich nicht mit der Größe deiner Probleme, sondern verbinde dich mit der Größe Gottes. Amen. Halleluja. Egal wie groß deine Probleme aussehen mögen, ich sage dir etwas, Gott ist größer. Amen. Halleluja, Gott ist größer. Also wenn manche mit böser Absicht, krimineller Absicht teilweise, ja manche schreien das, Gott ist groß und stechen mit Messern um sich, weißt du, dann können wir sagen, Gott ist größer. Amen, Gott ist immer noch größer. Gott ist viel größer als das. Halleluja, Gott ist größer als jeder dämonische Geist, jeder Gewaltgeist, jeder religiöse Geist. Gott ist größer als alles, was dieser Welt schaden möchte. Gott ist größer als alles, was dir schaden möchte. Verbinde dich mit ihm, verbinde dich mit seiner Größe. Paulus sagt, Kolosser 3, Vers 1, er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid in der neuen Schöpfung als Christen, wenn ihr nun, also mit anderen Worten, von Neuem geboren worden seid, dann sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Also denkt darüber nach, richtet euch darauf aus, richtet euch auf den Größeren aus. Sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und dann sagt er weiter, denn ihr seid gestorben, nämlich eurem alten Leben nach, also diesem weltlichen Leben, seid ihr gestorben und euer wahres Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Und darauf sollen wir uns ausrichten. Und wenn der Christus unser Leben mehr und mehr durch uns hervorkommt, das ist dann Vers 4, dann werden auch wir mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Amen. Deswegen Psalm 24 zum Anfang sagt dir, hey, komm hier herauf, ja, komm auf die höhere Ebene. Ja, das ist Offenbarung 4, Vers 1, Johannes hört diese Stimme, komm hier herauf. Verbinde dich mit dem, der drüber steht. Verbinde dich mit dem Gott, der größer ist. Weißt du, was auch immer dein Problem ist, Gott ist größer. Sag zu deinem Nachbarn, was auch immer dein Problem ist heute Morgen, Gott ist größer. Das ist der erste Schlüssel, den dir Psalm 24 gibt. Und jetzt gehen wir weiter, Vers 3. Da heißt es, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also mit anderen Worten, wer darf einfach in dieser Herrlichkeit Gottes dauerhaft stehen und bleiben? Und dann sagt er die Antwort, Vers 4, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Hände nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Halleluja. Mit anderen Worten, weißt du, parallel, mir fällt das sofort ein, wenn ich das lese, fällt mir sofort ein, Matthäus 5, Vers 8, ja, wo es heißt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Weißt du, es gibt ein Wissen über Gott und es gibt ein Kennen Gottes. Es gibt eine Erkenntnis sozusagen über das, was Gott ist und das, was das Erlösungswerk ist. Und es gibt ein Erkennen von Gott selber. Mit anderen Worten, eine persönliche Offenbarung, ein persönliches Sehen von Gott. Also nicht unbedingt mit deinen physischen Augen musst du Gott sehen, aber mit deinen Augen des Herzens kannst du ihn sehen. Amen. Und deswegen sagt Sprüche 4,23, gerade ja auch jetzt für diese Zeit so ein wichtiger Vers, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es gibt nichts Wichtigeres als dein Herz, weil das Herz, dein Herz, ist das Portal dafür, dass du Gott begegnen kannst. Amen. Und wenn dein Herz rein ist, ja, rein ist, was heißt rein? Rein von Motiven, was die Motive angeht. So, Motive haben wir immer. Aber die Frage ist, welche Motive? Ja? Welches Motiv hast du? Ja, ich, mich, meiner, mir ist zum Beispiel kein Motiv, durch das du Gott siehst. Amen. Bezogenheit auf dich selbst, ja, mein Ding, meine Work-Life-Balance und mein Gefühl und oh, und was ist das und ist das am richtigen Platz und fühlt sich das gut an und das fühlt sich für mich jetzt nicht stimmig an und so weiter. Also, manche Sachen sind einfach, okay, Gott hat es gesagt, ich tue es. Amen. Weil ich eine Grundentscheidung getroffen habe, mich ihm hinzugeben, deswegen tue ich es. Verstehst du? Wenn du zum Beispiel, ich mache dir ein Beispiel, das vielleicht manche ärgern wird, aber es macht nichts. Also vorab alle, ich liebe euch alle, die ihr über Livestream zuschaut, Halleluja, preist den Herrn, es ist super, ich bin so dankbar für Livestream, für alle die einfach so weit weg wohnen, dass sie nicht hier sein können und nicht hier im Gottesdienst sein können, dafür ist es eine super Möglichkeit, über Livestream dabei zu sein. Aber ich sag dir etwas, wenn du hier in der Umgebung wohnst und zu Glory Life gehörst und du noch sonntagmorgens den Heiligen Geist fragen muss und sagen muss, ist es heute dran für mich, live in den Gottesdienst zu gehen oder ist heute mehr, meine Life-Balance fühlt sich mehr nach Livestream an. Dann sage ich dir, in Jesu Namen, egal ob du hier bist oder über Livestream zuschaust, da hast du was noch nicht ganz wirklich tief verinnerlicht von der Hingabe an die Prioritäten Gottes. Amen. Hebräer 10, Vers 19 heißt es, wir sollen einander anreizen zu guten Werken. Das mache ich hiermit. Ja. Wir sollen einander anreizen. Ja, dieses Wort reizen, das da steht, ist ungefähr so, wie wenn du, Irina hat das Beispiel letzten Sonntag gebracht, wie wenn du eine Heuschrecke so kitzelst ein bisschen, die will nicht springen, aber du kitzelst sie und irgendwann mal wird sie zu dumm und dann springt sie. Das ist das Wort im Griechischen, das da steht, wir sollen einander anreizen zu guten Werken. Und dann steht da, und die Versammlung nicht verlassen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Ja? Also das heißt mit anderen Worten, wir sollen tatsächlich aufeinander Acht haben, auch dass wir die richtigen Prioritäten behalten. Amen. Bei allen Segnungen der Technik, aber das Fleisch ist manchmal eine Versuchung. Amen. Und reine Herzen sind Herzen, die ausgerichtet sind. Sie sind nicht weniger geworden über Livestream. Ich bin froh. Halleluja. Weißt du? Ah, doch, es werden langsam weniger, weil die kommen alle her. Nein. Nein, es sind ja viele, die von weiter her kommen. Halleluja. Okay. Das ist nur ein Beispiel, verstehst du? An diesem Beispiel macht sich einfach so eine Grundhaltung deutlich, weil das ist so unser Grundhaltung, gerade in der Welt heutzutage ist immer das, oh, wie fühlt sich das für dich an? Was ist das für dich? Wie ist das für dich? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das stimmig an? Fühlt sich das mehr stimmig an? Und so weiter. Und wenn wir dann Christen werden, dann nehmen wir den Heiligen Geist für dieses ganze Gefühle da her und sagen dann, dieses Gefühl ist einfach der Heilige Geist. Aber das ist es nicht unbedingt. Amen. Sondern es gibt eine Grundentscheidung und diese Grundentscheidung ist, hey, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Halleluja. Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja. Das heißt, seine Prioritäten sind meine Prioritäten. Mein Leben ist ihm hingegeben. Amen. Mein Leben ist ihm untergeordnet. Meine Prioritäten sind klar. Er ist die Nummer eins. Und wenn er die Nummer eins ist, wenn Gott die Nummer eins ist, dann kommt danach lang nichts. Es ist so. Ja, weil manche kommen dann mit ihrer Prioritätenliste und sagen, ja, Familie, ja, Ehe und so weiter. Ja, ist alles gut und wichtig, aber zuerst kommt er. Es ist immer die Nummer eins. Amen. Und alles andere kommt danach. Ja, Halleluja. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich bin da irgendwie ausgerutscht gerade. Auf der Bananenschale. Halleluja. Aber weißt du, das Gute ist auch, und das möchte ich dir auch sagen, das Gute ist auch, du musst für das reine Herz nicht aus eigener Kraft sorgen. Amen. Sondern du kannst tatsächlich auch beten, so wie David gebetet hat, Psalm 51, ja, Vers 12. Er hat gebetet und gesagt, Herr, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Ja. Und erneuere in mir einen festen Geist. Ja. Tu es in mir. Und weißt du, Jesus Christus hat uns vor 2000 Jahren sein Blut gegeben. Amen, sein Blut. Und er sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, er sagt, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut des Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn du bei dir verborgene, unreine Motive, das können ja auch ganz andere, ich habe jetzt nur ein Beispiel gebracht, das können ganz andere unreine Motive sein. Unreine Motive in Bezug aufs andere Geschlecht zum Beispiel. Unreine Motive in Bezug auf deine Arbeit. Unreine Motive in Bezug aufs Geld. Wo auch immer du einfach unreine Motive hast. Weißt du, er sagt, wenn wir im Licht wandeln, also mit anderen Worten, wenn wir bereit sind, unser Herz vor Gott offen zu legen, wenn wir bereit sind, ehrlich zu sein zu uns selber, ja, dann haben wir Gemeinschaft mit. Das heißt, wir werden zusammengezogen und das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Das heißt, das Blut Jesu ist da, um uns zu reinigen. Amen. Das Blut Jesu steht zur Verfügung. Halleluja. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns was? Reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, du hast das sozusagen das Heilmittel für dein Herz von Gott zur Verfügung gestellt bekommen. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Amen. Du musst es nicht aus eigener Macht tun, sondern du kannst ihn bitten und kannst sagen, okay, wenn einfach da noch so ein fauler Geist in dir ist, der morgens nicht aufstehen will, um zum Gottesdienst zu gehen, dann kannst du ihn bitten, dass er dich reinigt durch das Blut Jesu. Halleluja. Ich meine übrigens auch nicht die, die über Livestream zuschauen, die vielleicht krank sind oder so, deswegen nicht da sein können oder gebrechlich oder sonst was. Auch für die ist es super. Halleluja. Amen, wenn du über Livestream zuschaust. Weil nur das nur noch mal nebenbei. Halleluja. Aber weißt du, du kannst ihn bitten, du kannst sagen, reinige mich durch dein Blut. Reinige mein Herz durch dein Blut. Und dann macht er das. Und dann gilt auch Römer 8, Vers 1. Wie heißt es da? Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Halleluja. Das heißt, du kannst dann tatsächlich, so wie es Psalm 24 sagt, ohne Schuldgefühle, ohne Scham, ohne Minderwertigkeit in der Gegenwart Gottes stehen. Gereinigt durch das Blut des Lammes, nicht aus deiner eigenen Macht heraus, sondern geschaffen in ihm, neu geschaffen, ein neu erschaffenes Herz mit reinen Motiven. So stehst du vor ihm und du kannst ihn sehen und du kannst ihm begegnen. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Sag mal, ich stehe vor ihm mit reinem Herzen und ich begegne ihm von Angesicht zu Angesicht. Ja, als Freunde Gottes. Davon hatten wir es letzten Sonntag. Das ist Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott ist nur möglich durch das Blut Jesu Christi. Sonst ist es nicht möglich. Wenn du nicht gereinigt bist durch das Blut Jesu Christi, ist es nicht möglich, in Freundschaft mit Gott zu leben. Aber hier ist es möglich. Ja? Wer darf stehen auf dem Berg des Herrn? Das heißt mit anderen Worten auch, Sacharja 4 heißt es, wer darf stehen im Ratschluss Gottes? Wer darf mit ihm reden? Ja? Irina hat es letzte Woche wunderbar gepredigt. Wer darf mit ihm verhandeln gegebenenfalls? So wie Abraham verhandelt hat, so wie Mose verhandelt hat. Ja? Wer darf mit ihm reden? Im Zweifelsfall. Der ein reines Herz hat, rein in seinen Motiven. Weißt du, Mose, als er verhandelt hat mit Gott, er hat nicht einfach irgendwas verhandelt, er hat nicht gesagt, Herr, Gehaltserhöhung, und Gott hat gesagt, nee, und dann hat Mose gesagt, ja, doch, nur so und so viel oder so und so viel. Verstehst du, er hat nicht über irgendwas Egoistisches verhandelt, sondern er hat verhandelt für das Volk, das ihn selber total verletzt hatte. Amen. Es total gegen ihn gegangen war. Darüber hat er mit Gott verhandelt, hat gesagt, verschone sie. Wo Gott gesagt hat, dass er sie vernichten will, er wollte es natürlich nicht wirklich, aber er hat es gesagt, zunächst mal, um ihn zu testen. Aber er hat mit ihm verhandelt für die, genau diejenigen, für die du vielleicht im Fleisch nicht verhandelt hättest. Wo du gesagt hast, ja genau Gott, das habe ich auch schon immer gedacht. Ja genau, so habe ich mich auch gefühlt. Das ist super, wir sind uns mal wieder eins, Gott. Nein, das hat er nicht, sondern er hat verhandelt für die, die massiv gegen ihn gegangen waren. Und weißt du, das sind reine Motive. Amen, das sind reine Motive. Und Gott prüft immer deine Motive. Worum geht es dir? Ja, auch in deinem Dienst, in deinem geistlichen Dienst, worum geht es dir? Geht es ums Reich Gottes Oder geht es dir um dein eigenes Reich? Geht es dir um deine Karriere? Geht es dir darum, dass du gut aussiehst? Oder geht es dir darum, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann? Das zeigt sich dann, wenn Gott zu dir sagt, hey, bete genau für den Bereich des Reiches Gottes, wo du vielleicht Ablehnung erlebt hast, wo du vielleicht Verletzung erlebt hast. Und genau da sagt Gott, hey, da bete, dass es stark ist und dass es stark bleibt. Und du sagst, wieso? Die haben mich so verletzt. Und Gott sagt, genau deswegen, hier prüfe ich dich, da geht es ums reine Herz. Amen. Worum geht es? Ums Reich Gottes oder um dich und deine Gefühle? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Liebt er mich immer noch? Okay, dann kann ich ja weiterlesen. Vers 5. Hatte ich schon gelesen, aber ich lese nochmal, weil das ist ergänzend dazu. Er wird Segen empfangen, ja, mit reinem Herzen. Er wird Segen empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott unseres Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Ja. Und da denke ich an Matthäus 6, 33, wo es heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ja, wenn sein Reich, wie ich gerade gesagt habe, die Nummer eins ist in deinem Leben, wenn sein Reich die erste Priorität ist in deinem Leben, weißt du, dann sagt er dir, hey, dann wirst du Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Amen. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Also wenn wir Gottes Angesicht suchen, wenn wir sein Reich an erste Stelle setzen in unserem Leben, dann werden wir Segen empfangen. Dann werden wir, weißt du, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, auch gerade dann, wenn die Welt sich Sorgen macht. Amen. Weißt du, wenn die Welt sagt, Wirtschaftskrise, Klimakrise, was weiß ich, Krise, Flüchtlingskrise, sonstige Krisen, überall Krisen, weißt du, dann musst du dir keine Sorgen machen. Nicht, dass du blauäugig bist und einfach die Augen verschließt und einfach die Probleme nicht mehr siehst, aber du für dich musst dir keine Sorgen machen, weil du hast dich entschieden. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich baue sein Reich unter jedem Umstand, in jeder Situation, egal wie es in der Welt aussieht, egal welche Krise gerade wieder aktuell ist, egal was das bedeutet, auch für mich persönlich. Ich trachte nach seinem Reich. Ich trachte nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kannst du wissen, Gott wird dir alles hinzutun, was du brauchst und was du in deinem Innersten einfach dir wünschst. Amen. Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Amen. Sag mal zu dem Nachbarn, du brauchst dir keine Sorgen machen. Halleluja. Alles, was du tun musst, ist dich nach ihm ausstrecken. Ja, mit Hunger und mit Glauben. Amen. Hunger und Glaube müssen immer zusammenkommen. Du streckst dich aus, ja. Wow, ich will mehr von dir, ich will mehr von dir. Du hast Hunger nach ihm und dann glaubst du, dass du empfangen hast. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, nächster Punkt, Psalm 24. Wir gehen jetzt weiter, Vers 7. Jetzt kommt ein entscheidender Teil, ein zweiter Teil, eigentlich ist es der zweite Teil von Psalm 24, entscheidender Teil. Das heißt hier, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wir leben im Zeitalter des neuen Bundes. Und im neuen Bund, sagt Paulus, sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Hier spricht er natürlich vom Tempel in Jerusalem, in den die Herrlichkeit Gottes einziehen soll. Jetzt spricht er vom Tempel des Heiligen Geistes und der seid ihr. Amen. Mit anderen Worten, Gott will mit seiner Herrlichkeit einziehen in jedes Menschenherz, in jedes Menschenkind sozusagen, will er mit seiner Herrlichkeit einziehen. Und er fordert uns auf und er fordert die Menschen auf und er sagt, ja, erhebt ihr Tore, eure Häupter. Weißt du, das spricht für mich davon, weißt du, was ist dein Tor, was ist dein Portal für die Herrlichkeit Gottes? Wo ist dein Portal für die Herrlichkeit Gottes? Dein Geist, dein Innerstes. Amen. Dein Innerstes ist das Portal für die Herrlichkeit Gottes. Und da will er Raum haben. Und weißt du, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist die Herrlichkeit Gottes in dein Innerstes eingezogen. Aber manchmal musst du dir dieser Herrlichkeit wieder neu bewusst werden. Und du musst dir auch bewusst machen, hey, diese Herrlichkeit ist nicht nur in mir, sondern sie will auch durch mich hindurchziehen, sie will aus mir herausziehen. Amen. Und dieses Portal ist hier. Und dann sagt er, ja, hey, erhebt ihr Tore, also dein Portal, eure Häupter. Mit anderen Worten, richte deinen Verstand aus auf Gott. Amen. Ordne deinen Verstand Gott unter, weil sonst hindert er dich daran, den Herrn der Herrlichkeit wirklich ein- und durchziehen zu lassen durch dich. Wenn das Tor unten ist, dann kann es nicht wirklich einziehen. Deswegen sagt er, erhebt ihr Tore, eure Häupter. Ja, richtet euch aus auf Gott. Richtet euren Verstand aus auf Gott. Unterordnet euren Verstand Gott. Weißt du, ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit. Gott will noch viel gewaltigere Wunder tun als bisher. Aber ich sag dir was, wo der Schlüssel ist für noch stärkere Wunder. Und wir sehen ja schon echt, gestern haben wir wieder so viel wirklich kreative Wunder gesehen. Aber ich sag dir was, der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist, dass unser Verstand, gerade unser deutscher Verstand, ich glaube, bei den Schweizern ist es auch nicht viel anders. Und bei den Österreichern, ne, gell? Ja, dass dieser europäische Verstand, sage ich mal, der so stark von dieser Aufklärung und vom Griechentum auch geprägt ist, obwohl eigentlich die Hauptwurzel des Christentums ist, aber der auch davon geprägt ist, dass dieser Verstand lernt, sich unter Gott unterzuordnen und zu sagen, hey, ich glaube nicht nur mit meinem Verstand, dass Gott alles möglich ist, sondern tatsächlich, ich unterordne meinen Verstand Gott, sodass er tatsächlich tun kann, was alles möglich ist, bei ihm, was für meinen Verstand vielleicht nicht möglich scheint. Also werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt. Und was heißt es? Das heißt, du musst manchmal deinen hohen Verstand, dein Haupt, ja, du musst es manchmal einfach zur Seite räumen. Amen. Deinen hochtrainierten Verstand, um den König der Herrlichkeit wirklich einziehen lassen zu können, wirklich durchziehen lassen zu können, um wirklich zu erleben, hey, der König der Herrlichkeit erfüllt mich und deswegen ist mein Leben ein Leben von Wundern. Amen. Wusstest du, dass du als neutestamentlicher Christ dazu bestimmt bist, ein Zeichen und ein Wunder zu sein? Ein lebendiges Zeichen und ein Wunder für diese Welt? Halleluja. Nicht nur einer, der im Natürlichen exzellent ist, das natürlich auch, und das ist auch ganz wichtig für die Welt als Zeugnis, aber weißt du, nicht nur im Natürlichen exzellent, sondern wirklich ein Wunderzeichen für diese Welt. Ja, Jesaja 8, Vers 18 ist das prophetisch. Ja, Jesaja hat ja auf Jesus prophezeit und da spricht der Gottesknecht, also Jesus, das ist der Vorschatten auf Jesus, und er sagt, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, also die, die zu Jesus gehören, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn ich dich so anschaue, du bist mir ein Zeichen und ein Wunder. Halleluja. Amen. Du bist dazu bestimmt, ein Zeichen und ein Wunder zu sein. Ein wandelndes Zeichen und Wunder. Wo du hinkommst, ist nicht mehr normal, was der Verstand glaubt, sondern wo du hinkommst, ist normal, was Gott glaubt. Und was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Deswegen erheb dein Haupt, schau auf Jesus, schau auf ihn und lass deinen Verstand mal ziehen. Dann kann der König der Herrlichkeit nochmal in einer anderen Dimension einziehen. Ihr Lieben, ich glaube, das brauchen wir als Leib Christi in Deutschland in besonderer Weise, dass wir unser Haupt wirklich erheben zum Herrn. Das heißt auch mit anderen Worten, auf Linie bringen. Weißt du, unseren Verstand auf Linie bringen mit seinem Verstand. Er hat auch Verstand, nur er ist viel schlauer als du. Weißt du, er ist schlauer als, egal wie viel IQ du dir zurechnest, meinst zu haben, wie auch immer, durch irgendeinen IQ-Test. Ich sag dir was, er ist noch viel schlauer. Weißt du, wenn Gott einen IQ-Test machen würde, dann wird das ganze Ding explodieren. Das ist so. Halleluja. Preist den Herrn. Und deswegen ist es wichtig, weißt du, ich lese mal nochmal weiter, weil wir sind der Schlüssel, verstehst du? Wir sind der Schlüssel. Wir sind der Schlüssel für die ganze Schöpfung im Endeffekt. Wir sind der Schlüssel für die ganze Welt. Wenn der König der Herrlichkeit wirklich in unserem Leben einziehen kann und die Oberhand hat, dann ändert sich auch was in unserer Umgebung. Amen. Und ich glaube, davon spricht auch unter anderem, also so lege ich es aus und ich habe es auch bei Auslegern in diese Richtung gefunden, wenn es hier heißt, es heißt ja nicht nur, erhebt ihr Tore, eure Häupter, sondern es heißt auch, erhebt euch ihr ewigen Pforten. Ihr ewigen Pforten. Also was sind die ewigen Pforten? Ich glaube, das spricht letztendlich von der ganzen Schöpfung. Die ewigen Pforten, weißt du, Gott hat seine Schöpfung von Anfang an dafür bestimmt, dass sie vollkommen durchdrungen ist von der Herrlichkeit Gottes. Von Ewigkeit her hat er die Wasser, die Meere, die Berge, die Flüsse, die Bäume, die Steine, die Pflanzen, die Tiere. Alles hat er dazu bestimmt, von seiner Herrlichkeit durchdrungen zu sein. Also in jeder einzelnen Zelle eines Tieres oder einer Pflanze oder in jedem einzelnen Molekül eines Steines oder eines Minerals oder was auch immer, soll die Herrlichkeit Gottes vibrieren sozusagen. Amen. Das ist allerdings durch den Sündenfall, durch den ja nicht nur die Menschheit gefallen ist, sondern die ganze Schöpfung gefallen ist, ist es mehr oder weniger außer Kraft gesetzt worden. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich manche Tiere anschaue, dann denke ich, die gehören eher zur gefallenen Schöpfung. Also nicht deine Katze, ja, die gehört natürlich schon mehr Richtung Herrlichkeit, aber ich weiß nicht, also wenn du so manche Tierchen anschaust, ne, wir waren ja jetzt mit der Gemeinde mit Glory Life in der Wilhelma, ja, da gibt es schon so manche, so, was weiß ich, so Vogelspinnen und gruselige Heuschrecken und Echsen und was weiß ich was. Da denke ich immer, wow, 10% noch Herrlichkeit, 90% gefallen. Ja. Bei anderen denke ich, okay, 80% neu, 20% gefallen. Aber wie auch immer, verstehst du? Eines ist klar, die ganze Schöpfung ermangelt die Herrlichkeit Gottes, hat einen Mangel an Herrlichkeit. Aber sie hat auch von Gott eingebaut ein Portal für die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, das können die ewigen Pforten sein. Ja? Dieses Portal der Schöpfung für die Herrlichkeit. Und weißt du, was passiert? Wenn die Herrlichkeit Gottes in das Haupt der Schöpfung wieder einziehen kann, sprich dich und mich, sprich die Menschheit, wenn die Herrlichkeit Gottes in die Menschheit wieder einzieht, rate mal, was dann passiert. Die Menschheit ist das Haupt der Schöpfung. Dann kann diese Herrlichkeit auch wieder ganz neu in alles einziehen, was geschaffen ist. Und jetzt kannst du vielleicht sehen, weißt du, hier liegt die wahre Lösung für alle unsere Umweltprobleme. Amen. Wir brauchen einen geistlichen Klimawandel. Amen, Amen. Einen Klimawandel in den Herzen. Weißt du, der Mensch ohne Gott, wenn er versucht, an der Schöpfung rumzudoktern, ist immer wieder dazu verdammt. Weißt du, mit dem einen Problem, das er löst, schafft er wieder ein neues Problem. Und dann verkünden dir Experten und sagen, jetzt wissen wir genau, wie dieses Problem gelöst wird. Und ich will nicht sagen, dass sie alle nichts wissen oder dass es nicht teilweise auch gut ist. Aber weißt du, du kannst es an so vielen Beispielen sehen. Der Mensch löst das eine Problem und das nächste entsteht, wenn sich in seinem Innersten nichts ändert. Mir wurde das jetzt so bewusst, als ich das gelesen habe. Ich dachte, ich lese nicht recht. Ja, haben sie jetzt festgestellt, sie haben vor Jahren haben sie Gesetze gemacht, um den Schadstoffausstoß von Schiffen auf den Weltmeeren zu reduzieren, um die Luft sauberer zu machen. Ja. Und genauso haben sie natürlich auch Gesetze zur Luftreinhaltung in Europa und so weiter gemacht. Und jetzt lese ich neulich und sage, und dann steht da, sie haben jetzt rausgefunden, dass weil die ganzen Tanker nicht mehr so viel Schadstoffe ausstoßen, wirkt es rückwirkend darauf, dass sich die Temperatur über den Ozeanen viel stärker aufheizt. Weil die Schadstoffe haben das aufgehalten. Ja? Und jetzt haben wir eine totale Erwärmung der Meere genau in den Gebieten, wo viele Schiffe fahren. Und neulich lese ich sogar und sagen, ja, die saubere Luft in Europa beschleunigt die Aufheizung der Atmosphäre über Europa. Verstehst du? Ja, weißt du, soll man deswegen nicht für reine Luft sorgen? Ich bin trotzdem für reine Luft. Aber weißt du, wir sollten erkennen, dass wir begrenzt sind in unseren Möglichkeiten, in unserem Denken. Und nicht immer die neueste Methode, jetzt das Weltklima zu retten, als das Nonplusultra zu verkaufen, ohne jegliche Möglichkeit noch irgendwas zu hinterfragen, weil im Endeffekt sind die menschlichen Möglichkeiten immer begrenzt, solange sie ohne Gott sind. Aber ich sag dir was, wie es ganz schnell funktioniert, Amen, wie es ganz schnell funktioniert, dass die Luft sauber wird und das Klima noch gleichzeitig besser wird, in dem der König der Herrlichkeit einziehen kann. Amen. Wenn wir Gott wieder Gott sein lassen, wenn wir den König der Herrlichkeit wieder einziehen lassen in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, in unserem Land, in unseren Nationen, wenn wir uns wieder bewusst werden, dass wir dieses Portal sind für den König der Herrlichkeit. Weißt du, wenn wir unsere Häupter erheben und den König der Herrlichkeit einziehen lassen, dann wird die Herrlichkeit auch in die ewigen Pforten wieder einziehen. Und plötzlich kriegt die Schöpfung einen Schub, weißt du, auf übernatürliche Art und Weise. Und plötzlich funktioniert sie wieder richtig. Und plötzlich werden Dinge repariert. Weißt du, ich weiß nicht, ich bin jetzt da kein Experte, ich will auch nicht so tun, als wäre ich einer, aber ich weiß noch, in den 80er Jahren, da war das größte Problem der saure Regen und das Waldsterben und so weiter. Und überall Bilder und Waldsterben und jeder wusste, wie man das jetzt besser machen muss und was man tun muss, damit das Waldsterben aufhört und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie... Man hört nichts mehr vom Waldsterben und es hat mir aber auch niemand erklärt, was jetzt die Menschheit getan hat, damit es aufgehört hat oder so schwach geworden ist oder der saure Regen oder was. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber weißt du, manchmal ist es doch erstaunlich, weißt du, manche Dinge, wo wir denken, so funktioniert es, und das ist auch in deinem persönlichen Leben oft so. Du denkst, oh, das ist die Lösung, so muss es gehen und so funktioniert es, und dann stellst du fest, ah, Mist, was? Verstehst du? Und dann wieder an einer anderen Stelle sagst du vielleicht, okay, Herr, ich vertraue dir, ich weiß nicht, wie es geht. Zieh du einfach ein, König der Herrlichkeit, übernimm du. Und dann denkst du, ho, ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist, aber es hat funktioniert. Amen. Halleluja. Weißt du, ich bin dafür, dass die Menschheit ein solches Erlebnis auch hat mit dem Klimawandel. Ich bin da absolut dafür, dass einfach eines Tages sie sagen, wir wissen auch nicht, wie es passiert ist. Aber wir haben den König der Herrlichkeit einziehen lassen. Wir haben Gott wieder Gott sein lassen, wie es hier heißt am Anfang. Er ist der Herr der Erde und ihrer Fülle. Er ist über den Meeren, er ist über den Strömen, er ist über all dem, was geschaffen ist. Und wir haben ihn wieder Gott sein lassen. Und plötzlich kam diese Schöpfung wieder in die richtige Ordnung. Amen. Wie wär's damit? Der König der Herrlichkeit will einziehen. Und jetzt zum Schluss, weil das ist ganz wichtig. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das fragt David in dem Psalm. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und dann sagt er, der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das auch eine prophetische Botschaft ist. Und ich spüre das wirklich in der letzten Zeit verstärkt. Weißt du, Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit hat ja verschiedene Aspekte. Und Gottes Gegenwart ist auch durchaus zu Zeiten sanft und zärtlich und liebevoll und liebevoll ist sowieso immer, aber eher sanft und eher ruhig und eher zart und so weiter. Aber Gottes Herrlichkeit hat eben auch den Aspekt von gewaltiger Macht und gewaltiger Kraft. Gottes Herrlichkeit ist nicht nur zart und sanft, sondern Gottes Herrlichkeit ist auch mächtig und stark. Und jetzt ist hier davon die Rede, dass dieser König der Herrlichkeit, von dem ich glaube, dass er 2024 noch stärker einziehen soll in unserer Mitte, dass dieser Herr stark und mächtig ist, dass er mächtig ist im Kampf sogar. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit ganz neu einziehen will in unserer Mitte, auch in der Mitte unserer Gemeinden, wirklich mit einer Manifestation der Macht und der Kraft Gottes. Amen. Des Gewichts Gottes, wo die Welt wieder zittert und sagt, wow, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte. Wo eine göttliche, heilige Furcht des Herrn wieder auf die Menschheit kommt. Amen, weil Gott einzieht mit seiner Kraft und mit seiner Macht. Bist du bereit, es zuzulassen, auch in deinem Leben? Das kann manchmal heiß sein. Amen, manchmal hätten wir nur gern lieber so den lieben Gott, den lieben Teddybär, der einfach immer... Aber manchmal will er mit seiner Macht und mit seiner Kraft kommen. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn Gott uns diesen Psalm gibt für dieses Jahr, dann glaube ich, dass das sein Wille ist. Und ich spüre das auch in der letzten Zeit. Ich merke das, dass er wirklich mit dieser Macht und Kraft ganz neu kommen will. Übrigens auch damit verbunden letztendlich, einer neuen Dimension von Zeichen und Wundern, von Machttaten, wo wirklich die Kraft Gottes sich manifestiert, wo erstaunliche, außergewöhnliche Wunder passieren, wo Tote auferweckt werden, ja, wo Krüppel laufen, wo Gliedmaßen nachwachsen, die nicht da waren und so weiter, wo einfach signifikante Zeichen und Wunder passieren, weil er kommt mit seiner Kraft und Macht. Sag mal, der Herr kommt mit seiner Kraft und Macht. Halleluja. Also ein kraftvolles Gewicht seiner Herrlichkeit. Also viele Dämonen gehen ganz einfach in dem Moment, wo Gott mit seiner Macht und Kraft einzieht. Weil wie von euch glauben, dass die Herrlichkeit Gottes, wenn sie mit ihrem ganzen Gewicht einzieht, dass sie viel mächtiger ist als jeder Geist, jeder Dämon, alles, was irgendwie stören will, alles, was irgendwie nicht da reingehört in die Atmosphäre. So viel stärker. Amen. Halleluja. Also lasst uns bereit machen für den Herrn stark und mächtig. Und jetzt das Zweite, der Herr mächtig im Kampf. Halleluja. Ja, das heißt, Dämonen fliehen, wenn er kommt. Amen. Puh, so schnell. Ja, gestern in Wildflecken, das war interessant, hat mir die Iris hinterher erzählt, waren unter anderem auch vier aus der Reiki-Meisterschule da, ja, die einfach gehört haben, dass Gott übernatürlich wirkt. Und es war interessant, der Lobpreis fing schon ganz stark an und ich glaube nach dem vierten Lied oder was? Genau, nach dem vierten Lied sind sie aufgestanden und rausgesaust. Ja. Ja. Verstehst du? Sie haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Amen. Also, das kann auch vorkommen. Halleluja, bis jetzt ist heute hier noch niemand rausgerannt. Halleluja. Vielleicht ist die Gegenwart Gottes noch nicht stark genug. Kleiner Scherz. Halleluja. Aber weißt du, wenn er mit seiner Kraft und Macht kommt, wenn er mächtig im Kampf kommt, dann fliehen Dämonen. Dann passiert was im Geist. Dann kracht es im Geist. Amen. Weißt du, wenn wir Lobpreis machen in diesem Bewusstsein, dass der König der Herrlichkeit, der Herr stark und mächtig am Einziehen ist in unserem Land, wenn wir mit diesem Bewusstsein Lobpreis machen, dann schiebt schon der Lobpreis einfach die Mächte der Finsternis zur Seite und raus aus dem Raum. Amen. Und nichts kann sich mehr halten, was gegen Gott geht. Halleluja. Preist den Herrn. Und der letzte Punkt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Vers 10. Der Herr, der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Der Herr, der Heerscharen. Das heißt mit anderen Worten, wenn Gott mit seiner Macht und Kraft Einzug hält, dann kommt er nicht alleine. Gottes Gegenwart kommt nicht alleine. Sondern wenn Gott wirklich Einzug hält, dann kommt er immer mit seiner ganzen Entourage. Und seine Entourage ist keine kleine, das sind nicht nur drei Bodyguards oder so um Gott rum, ja, oder fünf, vielleicht beim Bundeskanzler sind es vielleicht fünf, keine Ahnung. Aber weißt du, wenn Gott reinkommt, dann heißt es im Wort Gottes, dann kommen Zehntausende mal Zehntausende von Engeln mit ihm in den Raum. Dann kommt sein ganzes himmlisches Heer mit in den Raum. Er bringt sie mit, weißt du. Und sie sind viel mehr, die Bibel sagt, mehr sind die auf unserer Seite sind, als die auf der anderen Seite sind. Weißt du, so viele Dämonen gibt es in der Welt gar nicht, wie Gott Engel hat. Amen, er hat viel mehr. Die Bibel lehrt uns, ein Drittel ist gefallen, zwei Drittel sind bei ihm geblieben. Also es ist mindestens das Verhältnis zwei Drittel Mehrheit. Das ist verfassungsgebende Änderungsmehrheit. Ja. Somit, Amen, Halleluja. Somit ist es wirklich so, dass die Engel Gottes bestimmend sind in der Atmosphäre. Und wenn Gott kommt, dann kommt er mit seiner ganzen Entourage, dann kommt er mit seinen Engeln und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir Zeichen davon erleben. Zum Beispiel letzten Sonntag haben wir es auch wieder erlebt hier und auch in Hamburg, Zeichen einfach der Präsenz von Engeln, auch physische Manifestationen der Präsenz von Engeln. Ja, das ist normal, wenn er mit seiner Entourage kommt. Ja, die Frage ist einfach, heißen wir ihn willkommen? Ja, oder sind wir irgendwie in unserem Verstand blockiert oder in unseren eigenen Meinungen oder in unseren Motiven einfach, die dagegen stehen, wo wir einfach unser Reich bauen wollen anstatt sein Reich und deswegen einfach nicht 100% Ja sagen können zu dem, was er tut. Oder aber eben lassen wir ihn einziehen, so wie er das möchte. Lassen wir ihn einziehen in seiner Macht, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. Weißt du, mit all dem Übernatürlichen, was da drin enthalten ist. Also ich habe Gott mal vor einigen Jahren, das ist schon, das ist bestimmt 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre her, habe ich Gott gefragt und gesagt, Herr, was ist meine Berufung? Und dann hat er zu mir gesagt, ein wichtiger Teil deiner Berufung ist es, dass du mithilfst, an einer Bewegung zu bauen von hungrigen Söhnen und Töchtern Gottes, die wirklich hungrig sind nach der Herrlichkeit Gottes und nach all dem Übernatürlichen, was darin enthalten ist. Amen. Das heißt, die einfach sagen, okay, Herr der Herrlichkeit, zieh ein. Amen. Mit allem, was du bist. mit deiner ganzen Entourage, mit deiner ganzen Macht, mit deiner ganzen Kraft. Zieh ein in unsere Mitte. Halleluja. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir wollen, wenn du sagst, jawohl, ich bin bereit, mein Haupt zu erheben, wenn du bereit bist zu sagen, jawohl, ich will, dass der Herr der Herrlichkeit noch mehr in meinem Leben übernimmt, also noch mehr durchzieht, also noch mehr unsere ganze Gemeinde, unser ganzen Ort, Filderstadt, den Stuttgarter Raum, Baden-Württemberg, Europa, Deutschland übernimmt mit seiner Herrlichkeit. Wenn du sagst, ja, okay, Herr, ich bin bereit, mich reinigen zu lassen in meinem Herzen. Ich bin bereit, wirklich zu sagen, Herr, komm und reinige, gib mir ein neues, reines Herz. Ja, reinige mein Herz. Ja, du bist bereit, einfach dich zu positionieren. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen positionieren will, auch euch über Livestream. Er möchte uns positionieren, wirklich für diesen Einzug seiner Herrlichkeit, für diesen mächtigen, mächtigen Einzug seiner Herrlichkeit. Und wenn du sagst, jawohl, ich bin bereit, ihn reinzulassen, dann einfach lass uns aufstehen zusammen und lass uns ihm Raum machen in unserer Mitte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass es nicht nur eine nette Predigt ist, Herr, sondern du verstehst es heute Morgen als eine prophetische Proklamation, Herr, wo wir prophetisch proklamieren, ja genau, das ist jetzt die Zeit. Das ist die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit dafür, dass der Herr der Herrlichkeit einziehen kann. In unseren Herzen, in unseren Leben, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstellen, in unseren Nachbarschaften, an unseren Orten, in unseren Nationen. Herr, jetzt ist die Zeit dafür, wo der Herr der Herrlichkeit nicht nur mit Zartheit und Sanftheit, sondern mit Macht und Kraft einzieht. Jetzt ist die Zeit der Reinigung der Herzen, jetzt ist die Zeit der Positionierung jedes einzelnen Herzens in deiner Gegenwart, auf dem Berg des Herrn, in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, wo du dich mächtig erweisen möchtest im Kampf gegen die Herrscher der Finsternis, wo du die Atmosphäre bestimmen willst, Herr, wo du übernehmen willst, wo du die Kontrolle übernehmen willst, Herr. Ja, auch über alle Menschheitsprobleme, Herr, letztendlich. Du möchtest übernehmen, Herr. Du hast nichts gegen die Erkenntnisse der Menschen, die sie im Natürlichen herausfinden, und du hast auch nichts gegen ihre Versuche, Probleme zu lösen. Aber Herr, du möchtest die Kontrolle übernehmen. Du möchtest unseren Verstand übernehmen. Du möchtest in diesen Bemühungen drin sein. Und wenn du nicht drin bist, Herr, dann ist es vergeblich, Herr. Und dann können wir wirklich durch die eine Lösung immer nur wieder das nächste Problem schaffen. Und dann sind wir dazu verdammt, uns immer im Kreis zu drehen, Herr. Aber du, Herr, befreist uns aus dem Teufelskreis, Herr. Du befreist uns aus dem Teufelskreis, von einem Problem ins nächste zu stolpern, Herr. Du bist die Befreiung, du bist die Antwort, Herr. Und wir sagen, ja, wir heißen dich willkommen. Komm, streck mal deine Hände aus. Halleluja, wir heißen dich willkommen heute Morgen hier in unserer Mitte als den König der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Wir heißen dich willkommen auch mit deinen Engeln, Herr, in unserer Mitte. Herr, wir danken dir für deine Präsenz heute Morgen. Danke, Herr, dass du diese Präsenz heute Morgen wirklich zu einer Initialzündung machst, Herr. Zu einer Initialzündung, Herr, für eine Explosion deiner Herrlichkeit überall um uns herum, wo wir hingehen, Herr. Danke dafür, danke dafür. Danke dafür. Lass uns zusammen singen, und während wir singen, lass uns wirklich das im Bewusstsein auch empfangen, wirklich seine Herrlichkeit, den Herrn der Herrlichkeit. Lass uns ganz bewusst ihn in unserer Mitte uns bewusst machen. Lass uns ganz bewusst die Atmosphäre füllen mit seiner Herrlichkeit. Ganz bewusst auch die Atmosphäre zu Hause oder da, wo du sonst hingehst zur Arbeit. Lass uns ganz bewusst die Atmosphäre füllen mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. You are bewusst in dich, in jeden Bereich, in jede Faser deiner Seele gerade jetzt einziehen. Ganz bewusst. Deine Kinder, stehen wir im Riss heute Morgen auch zusammen, Herr. Wir stehen im Riss für unsere Nationen, Herr. Wir stehen im Riss für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Europa, Herr. Wir stehen im Riss, Herr. Herr, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann, Herr. Wir geben uns dir hin, Herr. Wir sagen, Herr, nichts anderes, Herr, ist unser Ziel. Nichts anderes wollen wir sehen, als dass der König der Herrlichkeit einziehen kann auf diesem Kontinent, Herr. Dass du mit deiner Macht und mit deiner Stärke, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe, mit deinem Wunder, mit deinem Geist des Verstandes und des Rates und der Furcht des Herrn einziehen kannst. Und dass du den Verstand der Menschen ganz neu übernimmst, Herr. Herr, wo er verwirrt war, Herr. Wo sie versucht haben, losgelöst von dir Probleme zu lösen. Und sie nicht lösen konnten, Herr. Herr, wir stehen in dem Riss, Herr, für unsere Nationen, Herr. Wir stehen im Riss für Europa. Und wir sagen, König der Herrlichkeit, zieh ein. Ja, beginn einfach mal, deine Stimme zu erheben und wirklich ihn zu bitten und zu sagen, König der Herrlichkeit, zieh ein in Deutschland, zieh ein in meiner Stadt, zieh ein in Europa. Zieh ein, König der Herrlichkeit, auch ihr über Livestream, geht mit. Lasst uns wirklich Bahn machen für den König der Herrlichkeit in dieser Zeit. Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle und zieh ein mit deiner ganzen Entourage, mit all den himmlischen Heerscharen, den Myriaden von Engeln, Herr. Zieh ein, Herr, hier sind wir, Herr, als deine Kinder, und wir stehen im Riss als ein Kanal und wir sagen, ja, heute an diesem Tag, Herr, zieh ein in Europa. Hier sind wir, Herr, wir legen unser Leben auf dein Altar, Herr, als lebendiges Brandopfer, Herr, damit du einziehen kannst in unseren Familien, damit du einziehen kannst in unseren Bekanntenkreis, damit du einziehen kannst in unsere Orte, in unsere Nationen, in unseren Kontinent, damit du einziehen kannst, Herr. Oh, erhebe deine Stimme, gib dich ihm hin. Sag einfach, Herr, dafür lebe ich, dafür lebe ich, dafür bin ich hier. Damit du einziehen kannst, damit du die Kontrolle gewinnen kannst, damit du die Oberhand gewinnen kannst. Damit dein Geist heilen kann, befreien kann, Wunder wirken kann, Probleme lösen kann. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Und Vater, du bist auch der Herr, mächtig zum Kampf. Und in dem Namen Jesus, Herr, nehmen wir Autorität zusammen heute Morgen über jede gottfeindliche Macht, über jede Festung, über jede Ideologie, über jeden menschlichen Ismus, egal wie es heißen mag, über jede Ideologie. Gott, in Jesu Namen, wir nehmen Autorität darüber, wir nehmen Autorität über diese Mächte, wir sagen, sie werden zurückgedrängt durch die Kraft des Heiligen Geistes, sie werden zurückgedrängt durch unser Leben, sie werden zurückgedrängt um uns herum, sie werden zurückgedrängt in der Atmosphäre. Oh, wir sagen, König der Herrlichkeit, zieh ein, übernimm du im Kampf, übernimm du in Kraft. Oh, wir sagen, Engel Gottes, zückt eure Schwerter. Zückt eure Schwerter. Zückt eure Schwerter in dieser Zeit. Und schlagt weg. Schlagt weg die Bindungen. Schlagt weg die Stricke. Schlagt weg das, was Menschen gebunden haben an dämonische Mächte. Schlagt weg das, was Menschen, da wo Menschen Anrecht gegeben haben für dämonische Beeinflussung und dämonische Mächte. Schlagt es weg in Jesu Namen. Oh. Wir beauftragen im Namen Jesus die Engel. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns zu Söhnen gemacht hast. Söhnen der Herrlichkeit. Söhnen der Autorität. Söhne, die Herrschaft haben, Herr. Im geistlichen Raum, Herr. Und wir sind diejenigen, Herr, die die Atmosphäre zu bestimmen haben, Herr. Und Herr, wir nehmen unseren Auftrag wahr, wir nehmen unsere Position ein. Oh, wir sagen, Filderstadt, komm in die Herrlichkeit Gottes. Filderstadt, komm ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Oh, Filderstadt, komm ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Oh, wir sagen, Stuttgart, komm ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Oh, wir sagen, Baden-Württemberg, komm ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Wir sagen, Deutschland, komm ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Gerade jetzt, gerade jetzt. Europa. Oh, ruf es einfach mal. Europa. Komm ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Herr der Heerscharen. Übernimm die Kontrolle. König der Herrlichkeit. Zieh ein. Jetzt und für immer. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns ihm die Ehre geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Sabrina übernimmt dann den Punkt kurz für einige Minuten. Aber lass uns einfach in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Er ist hier. Halleluja. Ja, ich würde euch bitten, noch kurz stehen zu bleiben, Herr. Ja, und wir haben heute wirklich gehört, dass wir diese Portale haben. Wir haben die Portale in unserem Herzen. Unsere Körper sind die Portale, wo der Herr der Herrscher einziehen möchte. Und er möchte heute auch in dein Leben einziehen. Und ich glaube, dass in viele Leben schon eingezogen ist. Aber hier sind Menschen, deren Portale geschlossen sind. Die einfach wissen, dass sie getrennt sind von Gott. Die einfach wissen, dass sie noch nie wirklich bewusst die Entscheidung getroffen haben, Jesus in ihr Leben einzuladen. Die noch nie bewusst gesagt haben, Jesus, komm und vergib mir. Ich glaube ja, dass in deinem Leben wirklich so Lügengespinste sich aufgewoben haben, dass der Feind dich mit Lügen umwickelt hat. Der sagt, ja, es passt schon, was du machst. Es ist okay, dass du in sexueller Unreinheit lebst. Es ist okay, dass du homosexuellen Dingen nachgehst. Es ist okay, dass du deine Nachbarn betrügst, dass du in finanziellen Dingen betrügst. Aber ich sag dir eins, es ist Lüge. Das ist der Herr dieser Welt, der Lügner. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus ist die Wahrheit. Jesus möchte Wahrheit heute in dein Licht, in dein Leben bringen. Er möchte heute diese Bindungen der Lüge aus deinem Körper um dein Leben trennen. Er möchte heute kommen mit seinem Feuer auf dein Leben und dich reinigen von all der Sünde, von all der Ungerechtigkeit. Er möchte heute Jesus und Gott und die Herrlichkeit in dein Leben bringen. Und heute ist deine Chance. Heute ist deine Chance. Weil niemand garantiert dir, dass morgen noch existiert. Niemand garantiert dir, dass morgen noch die Chance besteht, Jesus in dein Leben einzunehmen. Weil wenn du heute ohne Jesus stirbst, dann ist dein Ziel die Hölle. Dein Ziel ist die Hölle, wenn du ohne Jesus stirbst. Weil der sündigt, der von Gott getrennt ist in Sünde, kann nicht nach dem Tod zu Gott kommen. Es gibt keine Möglichkeit. Nur Jesus ist der Weg. Nur Jesus ist der Weg. Keine Religion, keine guten Taten. Nur Jesus ist der Weg zum Vater. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du merkst, ich muss heute diese Entscheidung treffen, dann gib mir ein Zeichen. Ich möchte mit dir und für dich beten und streck die Hand aus, wenn du weißt, dieses Wort, dieser Aufruf gilt mir. Gib mir ein Handzeichen. Zeig's mir. Auch du am Livestream, halt die Hand hoch. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Halt die Hand hoch, zeig Gott, dass du heute diese Entscheidung treffen möchtest. Und ich gebe dir die Möglichkeit hier. Ich möchte mit dir beten, mit dir zusammen die Hand auflegen, dass wirklich das Feuer Gottes auf dein Leben kommt, dass heute ein neuer Tag mit für dich startet. Zeig mir, wenn du heute ein neues Leben mit Jesus beginnen möchtest. Zeig mir, heb die Hand, gib Gott ein Zeichen, dass es dir ernst ist. Gib Gott ein Zeichen, dass es dir heute ernst ist. Ja, ich sehe deine Hand. Sind da noch mehr Personen, die diese Entscheidung heute treffen wollen, die heute festmachen möchten, die heute das Portal ihres Herzens öffnen möchten für Gott, die heute sagen möchten, nein, ich möchte aufhören mit diesen Sünden, mit diesen Lügen in meinem Leben und ich möchte heute ein neues Leben beginnen. Dann zeig mir, steck die Hand durch, sei mutig. Es wird dir keiner mit dem Finger auf dich strecken. Es ist eine wichtige Sache. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben jetzt treffen kannst. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wirklich, komm vor zu mir. Ja, die Person, die Hand gehoben hat, komm vor zu mir. Wir beten zusammen und wir laden Jesus in dein Leben ein. Halleluja, ja. Gib ihm mal den Applaus. Und ich glaube, dass noch zwei weitere Personen hier sind, die wissen, sie müssen jetzt hier vorkommen. Ich glaube, dass noch zwei Menschen da sind, die wirklich wissen, sie müssen jetzt hier vorkommen. Hallo, herzlich willkommen. Wenn du das bist, dann komm noch vor. du hast noch die Chance, heute ein neues Leben zu beginnen. Jetzt ist dein Zeitpunkt und du weißt, dass der Heilige Geist dich zieht. Du weißt, es ist die Wahrheit, was ich sage. Du weißt, du musst dabei sein. Du hast keine andere Möglichkeit. Und ich möchte dich einladen, komm vor. Ich möchte mit dir und für dich beten. Mach dein Portal halt auf, mach dein Herz auf für Jesus. Du wirst es nicht bereuen. Er hat das beste Leben für dich vorbereitet. Halleluja, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann beten wir zusammen. Ihr dürft gerne auch mitbeten laut. Und du am Livestream bitte auch mit. Kannst einfach die Augen schließen und sagen, Jesus, ich komme heute zu dir, um Vergebung für meine Schuld zu empfangen. Jesus, komm du in mein Leben. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass du mich jetzt erfüllst und dass du mich nie wieder allein lässt. Danke, dass ich ab heute zu Gott gehöre und mich niemand mehr aus seiner Hand reißen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, danke, Jesus, für diese wunderbar wertvolle Tochter, Herr, die du berufen hast, Herr. Danke, Jesus, dass du sie nie und nie mehr herausstoßen wirst, sondern dass sie ab heute wirklich ein fester Teil in dieser Familie Gottes ist. Danke, Jesus, dass sie wirklich als Tochter des Höchsten jetzt ihren Platz einnehmen kann, dass deine Liebe sie jetzt durchfließt, dass deine Liebe alle Schwere, alle Traurigkeit jetzt aus ihrem Leben nimmt, Herr. Und danke, dass wirklich jetzt eine Zeit der Freude anbricht, eine Zeit der Freude, Herr. Ja, und ich sehe wirklich Blumen in deinem Leben, Herr. Jetzt wird's gut, jetzt wird's schön. Danke, Herr, danke, Jesus. Segne sie und Heiliger Geist, füll sie auf mit deiner Herrlichkeit. Oh, danke, Herr, dass du sie füllst jetzt in Jesu Namen. Amen. Halleluja, Halleluja. Hinter dir steht noch die Jutta, die wird gerne noch weiter für dich beten. Ja, und wenn du am Livestream dieses Gebet mitgebetet hast, dann ruf uns an oder schick uns eine E-Mail. Wir würden dich wahnsinnig gern kennenlernen und auch persönlich dir dienen. Halleluja, Amen. Halleluja, Amen. Weißt du, jede Seele, die ins Reich Gottes hineinkommt, ist eine kostbare Seele mehr im Himmel und damit eine kostbare Seele weniger für den Teufel. Und das sollte uns immer wieder aufs Neue begeistern. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe es euch am Anfang erzählt, so viele schon gestern, die sich entschieden haben für Jesus. Heute geht's weiter. Danke, Herr, für das, was du tust. Einfach wunderbar. Halleluja. Ja, ihr dürft euch nochmal hinsetzen. Wir wollen jetzt einfach die Gelegenheit geben, hineinzusehen, auch in diesen Boden seines Wirkens, in diesen Boden seiner Herrlichkeit. Ja, der König der Herrlichkeit soll einziehen, auch in unseren Finanzen. Weißt du, da hört es nicht auf, sondern auch da will er voll rein, da will er voll die Kontrolle übernehmen, da will er jenseits von unserem Verstand einfach Dinge tun und Dinge bewirken, auch Wunder bewirken. Und da wollen wir ihm einfach auch dienen, wollen seinem Reich dienen. Du gibst heute Morgen nicht Menschen irgendwie Geld, sondern du gibst in sein Reich hinein. Also frag ihn, Herr, Heiliger Geist, was soll ich hineingeben in dein Reich heute Morgen? Was ist das Saatkorn, das ich säen soll? Ja, wir haben immer hier zwei Möglichkeiten vor Ort zu geben. Entweder du kannst ihn bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweist in den nächsten Tagen. Bekommst eine Spendenbescheinigung, wenn wir deine Adresse haben. Und wenn du über Livestream zuschaust, hast du die Möglichkeit zu überweisen oder du hast die Möglichkeit, per PayPal zu geben oder per Kreditkarte. Also tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Lass uns zusammen die Folie proklamieren. Indem ich dieses Saatkorn heute sähe, glaube ich dem Herrn für. Und dann die verschiedenen Wunder, genau, die wie Gott wirken kann in unserem Leben. Lass uns das proklamieren. Indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für. Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt gehen wir die Eimer durch und du tust das, was er dir gezeigt hat. Und während du es tust, was er dir gezeigt hat, gebe ich dir noch ein paar Zeugnisse weiter, speziell heute aus unseren Glory-Häusern. Heute haben wir ja Glory-House-Leiter-Treffen. Können wir einfach alle Glory-House-Leiter mal kurz aufstehen, sodass wir euch einen Applaus geben können. Einfach alle Glory-House-Leiter, gebt ihnen mal einen kräftigen Applaus überall. Halleluja. Danke, Jesus, für unsere Glory-House-Leiter. Auch alle, die heute nicht live dabei sein können, weil sie weiter weg sind. Wir haben ja Glory-Häuser vom ganzen äußersten Norden Deutschlands bis in die Schweiz und von Sachsen bis in die Pfalz. Also, wenn du noch kein Glory House hast, dann empfehle ich dir wirklich nach einem zu schauen. In deiner Umgebung draußen am Infoständer für Glory Houses hängt die Liste aus. Da kannst du schauen, wo es überall ein Glory House gibt, weil das ist eine starke Sache. Da passieren die gleichen Wunder oder sogar noch stärkere wie hier im Gottesdienst. Zum Beispiel hier ist ein Zeugnis aus dem Glory House von der Tatjana. Sie schreibt hier, wir haben im Glory House über die geistlichen Räume meditiert. Ja, ich habe neulich darüber gepredigt, die verschiedenen geistlichen Räume. Sie haben darüber meditiert im Glory House. Plötzlich stand ich in einem Raum im Dunkeln, meine Hände waren angeschwollen und schmerzten sehr stark. Ich konnte meine Hand nicht mehr bewegen und habe gespürt, wie sich Menschen mit Arthritis und Arthrose fühlen. Plötzlich wurde es in diesem Raum sehr hell und ich sah Jesus. Jesus berührte meine Hand und sofort wurde sie geheilt. Ich habe einer Frau in unserem Glory House davon erzählt. Seitdem kann sie ihre Hände völlig frei bewegen. Die Schwellung ist weggegangen. Halleluja. Ist das nicht stark? Amen. Das ist die Wirksamkeit der geistlichen Räume. Halleluja. Hier ist ein anderes Zeugnis zum Glory House. Eine Glory House Teilnehmerin betete für ihre Arbeitskollegin, die seit sehr vielen Jahren nicht schwanger werden konnte. Sie ist nach den Gebeten jetzt schwanger geworden und überglücklich. Halleluja. Amen. Das ist die Power, die sich da freisetzt. Eine Glory House Teilnehmerin hatte mit ihrem Mann und Sohn keinen Kontakt. Nach Gebet im Glory House ist diese Familie versöhnt und komplett wiederhergestellt. Halleluja, das sind auch gewaltige Wunder. Der Arbeitskollege einer Glory House Teilnehmerin wurde nach Gebet von schwerer Leukämie geheilt. Halleluja. Die Oma eines Jungen bat uns, für seinen Enkel im Glory House zu beten. Er saß nach einem Zeckenbiss im Rollstuhl und konnte wegen einer Lähmung nicht mehr laufen. Am nächsten Tag hat die Oma mitgeteilt, dass ihr Enkel angefangen hat zu laufen. Die Lähmung ist weg. Diese Familie ist sehr glücklich. Halleluja. Amen. Ist der Hammer. Halleluja. Also, geben wir mal einen kräftigen Applaus für unsere Glory-Häuser. Halleluja. Und natürlich alle, die es liken. Wir fangen auch gerade jetzt am Dienstag starten zwei neue Glory-Häuser wieder. Und zwar eins in Heidenheim beim Hans-Gerd und eins in Esslingen beim Tobi. Wo ist er? Ah, da, genau. Beim Tobi in Esslingen. Halleluja. Preist den Herrn. Zwei neue Glory-Häuser. Das ist super genial. Okay, segnen wir die Sammlung, Karl. Wir strecken die Hände aus. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der heute Morgen gesät hat, gegeben hat in diesem Glauben, Herr, dass wir nicht Menschen geben, Herr, sondern in dein Reich säen, Herr. Herr, die Ernte wird immer stärker. Die Ernte nimmt immer mehr zu. Die Zeichen der Erweckung nehmen immer mehr zu. Deine Herrlichkeit zieht immer mehr ein, Herr. Und wir säen in diesem Boden. Es ist ein Boden des Wachstums, ein Boden von Treibhaus, Herr. Und indem wir säen, Herr, sind wir wie kluge Investoren, die wirklich am Anfang in eine Entwicklung hineinsäen, die gewaltig explodiert, Herr. Und Herr, wir danken dir, Herr, dass wir ernten werden, Herr, für uns persönlich 30, 60, 100-fach, aber vor allen Dingen auch, dass wir im Himmel sehen werden, die ganze Frucht, die entstanden ist, Herr. Wie du mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht eingerechnet, gespeist hast, Herr. Herr, so nimmst du auch unsere Saatkörner und du benutzt es, um wirklich übernatürliche, megamäßige Frucht für dein ewiges herrliches Reich zu bringen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Das glauben wir. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Die Zeichen sind zu sehen. Preis den Herrn. Ja, segnen wir noch die Tücher und Kleidungsstücke. Streckt eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für jeden, der nicht hier sein kann heute, aber der trotzdem Heilung braucht, ein Wunder braucht in seinem Körper, ein Wunder braucht in seiner Seele, Herr. Und gemäß deinem Wort, Herr, nehmen wir diese Gegenstände, die wir jetzt segnen und berühren, Herr, in Jesu Namen. Und wir legen sie auf die Kranken, Herr. Und wir glauben, die Kranken werden gesund, Herr. Die Dämonen fahren aus, Herr. Und die Toten werden auferweckt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Und jetzt kommt Irina und feiert mit uns das Abendmahl. Seid ihr bereit, das Abendmahl zu feiern? Auch ihr über Livestream. Wenn du über Livestream zuschaust, hol dir die Elemente. Hier bringen die Ordner die verschiedenen Tische hier hinten im Raum und vorne im Raum rein. Und dann macht euch bereit. Irina leitet euch dabei. Amen. Halleluja. Endlich wieder gemeinsam Abendmahl feiern. Halleluja. Huhu. Halleluja. Wir hatten heute die Predigt über den Herrn der Herrlichkeit, den König der Herrlichkeit, der einzieht und der eingezogen ist in uns. Halleluja. Und hier heißt es in Hebräer 2,9, wir sehen aber Jesus, der für uns eine kurze Zeit gelitten, niedriger gemacht wurde als die Engel und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Also er ist nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und ich hatte am vergangenen Donnerstagabend in der Schule, hatte ich ein Bild und es war so klar. Und ich habe Jesus gesehen mit seiner Dornenkrone. Und an einer Dorne hing ein großer Blutstropfen oder größer. Und ich wusste, dieser eine Blutstropfen, sein Blut ist so kostbar, dass sogar ein Tropfen für alles ausreichen würde. Aber er hat noch mehr als das getan. Er hat nicht nur einen Tropfen gegeben, er hat alles, er hat sein ganzes Blut für uns gegeben und für jeden Menschen dieser Welt, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen, um uns wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater, in die Freundschaft mit Gott hineinzuführen, ohne die das alles nicht möglich wäre. Weißt du, wir würden hier nicht sitzen, du würdest hier nicht sitzen und diese wunderbare Gegenwart Gottes genießen können, wenn er sich nicht hingegeben hätte. Wenn er nicht auch diese furchtbare Dornkrone, es muss so unendlich schmerzhaft auch gewesen sein, genommen hätte. Und er kann erretten und er kann alle Schuld auf sich nehmen. Und er hat es getan für dich und mich. Und wir lesen in Matthäus 27, wie die Soldaten diese Dornkrone geflochten haben. Und wie sie ihn verspotten, wie sie ihm noch ein Rohr gegeben haben und wie sie dann ihn verhöhnt haben, ihre Knie gebeugt haben vor ihm, vor Spott also und Verhöhnung und gesagt haben, gegrüßt seist du, König der Juden. Und die Wahrheit ist, er ist der König der Juden und er ist der König der ganzen Welt. Und er hat erst einmal, er ist dieser leidende Diener, der sich für uns hingegeben hat. Und weil er sich hingegeben hat und sich so tief gebeugt hat, dass er sogar diese unendliche Verachtung, diesen Spott auf sich genommen hat und die größte Ablehnung, die man sich vorstellen kann, er ist gleichzeitig der mächtige König der Herrlichkeit, der mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt ist. Und das ist er in alle Ewigkeit. Halleluja, unseren Herrn. Und diesen Herrn wollen wir feiern. Und weißt du, wenn er alle diese Verachtung und diese Scham und diese Ablehnung, die sein Herz so unendlich, auch er war ja auch Mensch, geschmerzt haben müssen, weißt du, da können wir wissen, alles, was wir an Dornen in unserem Leben erlebt haben, und wir alle haben schon Dornen erlebt, da wo der Feind gestochen hat, und wir alle haben Mobbing schon erlebt und Ablehnung und Verhöhnung. Und weißt du, da wissen wir, er hat es auf sich genommen, er kennt es und er ist durchgegangen voller Liebe, er ist nicht bitter geworden. Er hätte, weißt du, alle verfluchen können, aber er hat es nicht gemacht, sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, Halleluja. Und das gleiche Herz hat er uns gegeben. Und wir können heute Morgen zusammen sagen, alle denen, die uns verhöhnt haben, verspottet haben, die Dornen auf, wie, ja, also im übertragenen Sinne natürlich, in unser Leben reingebracht haben. Wir können heute sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Weil ich glaube, die meisten wussten wirklich nicht, was sie taten. Und vergib auch uns, wo wir vielleicht unwissentlich andere beleidigt haben, andere verhöhnt haben im Stillen. Ich glaube, da ist keiner ja, auch wenn es Politiker sind, egal, ja, aber wo wir auch schuldig geworden sind, da bitten wir dich gerade jetzt um Vergebung. Herr, wir vergeben allen, Jesus, die uns abgelehnt haben, gemobbt haben, verhöhnt haben, und wir bitten auch gleichzeitig um Vergebung, wo wir andere abgelehnt haben, wo wir anderen zum Anstoß geworden sind, wo wir für andere vielleicht ein Dorn waren. Und Herr, wir nehmen diese Vergebung in Anspruch und wir danken dir, dass du uns jetzt reinigst. Und wir danken dir wirklich für dieses reine Herz, das du in uns, ja, geschaffen hast und schaffst und immer wieder neu schaffst. Halleluja, wir danken dir so sehr. Danke, Herr, du hast es auf dich genommen, damit wir frei sein können. Halleluja, bist du dankbar deinem Herrn. Oh, damit wir frei sind von Schuld, frei sind von Anklage, frei sind von Bitterkeit, frei sind allen Menschen gegenüber. Und die Liebe uns wirklich komplett im Griff hat. Willst du, dass die Liebe, seine Liebe, dich komplett im Griff hat? Die vollkommen dein Leben durchdringt. Weißt du, dann wird das Leben schön. Weißt du, unser Gott möchte, dass es uns gut geht. Und das ist aber nur der Fall, wenn wir diese Sachen aus unserem Herzen draußen haben. Dann wird es richtig schön, wenn die Liebe uns übernimmt und keine Anklage mehr. Sondern wenn wir voll seiner Liebe Raum geben einfach in uns. Halleluja, wollen wir das machen? Und wollen wir jetzt zusammen sein Opfer, das er dafür gebracht hat, damit wir in dieser Liebe und im Überfluss des Lebens leben können, wollen wir ihn feiern jetzt und an ihn denken, dass wir dieses Leben haben durch ihn. Halleluja, dann bitte ich euch aufzustehen, ein Stück Brot zu nehmen, ihr auch am Livestream holt es euch, Saft oder Wein zu nehmen und dann wieder zum Platz zu gehen, dann wollen wir es zusammen feiern. Halleluja, und essen und trinken. Genau, es reicht für alle. Oder es wird multipliziert. Ist ja kein Problem. Ne? Wir glauben an wunderwirkende Gott. Halleluja. Warte noch kurz. Halleluja. Ich kann euch noch einen Punkt weitergeben und der ist auch so gewaltig. Was ist in 3. Mose 1 heißt es, dass der durch die Sünde von Adam und Eva wurde der Acker verflucht. Und dann heißt es, verflucht, hat Gott gesagt, sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und dann ist es ja heiß, dass diese römischen Soldaten, dass die unbewusst dieses Objekt dieses Fluches nahmen und es dem auf den Kopf gesetzt haben, der uns von diesem Fluch erlösen würde. Hammer! Das ist so gewaltig. Er hat uns von dem Fluch der Dornen auch an unserem Arbeitsplatz erlöst. Bist du froh? Nimm das in Anspruch. Wenn da manchmal noch Dornen sind, sag nein, ich nehme es genau, wie ich meine Heilung in Anspruch nehme. So nehme ich auch in Anspruch, dass mein Arbeitsplatz nicht mehr dornig ist und distelig, sondern Jesus hat die Dornen getragen, damit ich an meinem Arbeitsplatz wirklich die Fülle habe, die Fülle weitergeben kann und dass er nicht von Dornen und Disteln gesäumt ist und übersät ist, sondern, Halleluja, mit allem Herrlichen, was er für mich erkauft hat. In Jesu Namen. Oh, es ist so wunderbar. Es ist, oh, unser Herr ist so gewaltig. Und es heißt in Lukas 22, 19 folgende. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Halleluja. Jesus, wir danken dir für alles, was du für uns am Kreuz getan hast. Du hast alles vollbracht. Herr, du hast deinen Leib hingegeben. Du hast dich verspotten lassen. Du hast dich verhöhnen lassen. Du hast dich komplett ablehnen lassen, damit wir nicht mehr abgelehnt sind, sondern angenommen sind bei dir und beim Vater. Wir danken dir, Herr, dass damit, auch wenn wir das jetzt essen, bewusst, jede, ja, durch deine Streben wir geheilt sind und zwar auch von jeglicher Ablehnung, von jeglicher Scham, von jeglichem Mobbing, was sie erlebt haben und auch von jeglicher Krankheit in unserem Körper. Wir nehmen das bewusst in Anspruch. Du bist gestorben, damit wir frei sein könnten. Amen. Lass es uns essen. Danke, dass jetzt Heilung fließt durch jeden einzelnen Körper, von Kopf bis Fuß. Halleluja, erkläre ich Heilung jetzt über jede einzelne Person. Halleluja, danke, dass wirklich du durchdringst durch jede Zelle und alles heil machst und durch unsere Seele, dass du alles gut machst. Danke, Herr. Halleluja. Und dann heißt es, und auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, wir danken dir für dein Blut, das komplett vergossen wurde für uns und für die ganze Menschheit, aber für jeden Einzelnen. Danke für dein Blut, in dem Leben ist. Danke, dass du uns aus dem Tod ins Leben gebracht hast und dass wir, wenn wir dein Blut zu uns nehmen, dass dein Leben durch uns fließt. Ich sage, wo Tod war, in Körpern oder auch in Seelen, sage ich, dass Leben kommt in Jesu Namen, denn Leben ist im Blut. Halleluja. Und der Feind ist besiegt durch das Geben deines Blutes, durch das Vergießen deines Blutes. Herr, du hast den Feind besiegt für alle Ewigkeit, sodass er nicht mehr sein Unwesen in unserem Leben treiben kann. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja, danke Jesus. Lasst uns sein Blut trinken. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke Jesus. Danke Jesus, dass es gilt. Danke für dein Opfer, dass du uns gebracht hast, Herr. Und das in alle Ewigkeit gilt. Und Herr, wir gehören in alle Ewigkeit zu dir und dir. Danke. Amen und Amen. Danke, Herr. Oh, lass ihn zum ihm nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Woohoo. Danke, Jesus. Schaka. Amen. Halleluja. Wow. So stark. Halleluja. Das ist einfach immer bewegend, so diese Gemeinschaft mit ihm. Wirklich, nirgendwo wird es dir so bewusst wie im Abendmahl. Wirklich eins mit ihm, verschmolzen mit ihm. Halleluja.